Erst eine kluge Frau baut ihr Haus gut auf. Eine dumme Frau macht ihr Haus kaputt. Zweiter, wer ehrlich lebt, zeigt Respekt vor Gott. Wer schlechte Wege geht, hasst ihn. Dritter, ein dummer Mensch spricht stolze Worte. Die Worte eines klugen Menschen schützen ihn. Vierter, ohne Ochsen bleibt der Stall leer. Aber mit starken Tieren gibt es viel Ernte. Fünfter, ein guter Zeuge sagt die Wahrheit. Ein schlechter Zeuge lügt immer. Sechster, ein stolzer Mensch sucht Wissen und findet es nicht. Ein kluger Mensch lernt schnell. Siebter, geh weg von einem dummen Menschen. Er sagt keine klugen Dinge. Achter, ein kluger Mensch kennt seinen Weg. Ein dummer Mensch betrügt sich selbst. Rasse 9, dumme Menschen lachen über ihre Fehler. Gute Menschen leben friedlich zusammen. Zehnter, nur das eigene Herz kennt den Schmerz. Auch die Freude teilt man nicht mit Fremden. Elfter, das Haus von bösen Menschen geht kaputt. Das Zelt von guten Menschen bleibt stehen. Zwölfter, ein Weg sieht für einen Menschen gut aus. Aber am Ende führt er zum Tod. Dreizehnter, auch beim Lachen kann das Herz traurig sein. Nach der Freude kommt oft Kummer. Vierzehnter, ein schlechter Mensch bekommt die Folgen seiner Taten. Ein guter Mensch bekommt eine Belohnung. Fünfzehnter, ein dummer Mensch glaubt jedes Wort. Ein kluger Mensch passt auf seine Schritte auf. Sechzehnter, ein kluger Mensch ist vorsichtig und meidet das Böse. Ein dummer Mensch ist unvorsichtig. Siebzehnter, wer schnell wütend wird, macht dumme Dinge. Wer böse Pläne macht, wird gehasst. Achtzehnter, unwissende Menschen bleiben dumm. Kluge Menschen bekommen Wissen als Belohnung. Neunzehnter, böse Menschen müssen sich vor guten Menschen beugen. Schlechte Menschen warten an der Tür. Zwanzigster, ein armer Mensch wird sogar von Freunden gehasst. Ein reicher Mensch hat viele Freunde. 21. Wer andere Menschen verachtet, tut etwas Schlechtes. Wer armen Menschen hilft, ist glücklich. 22. Wer Böses plant, geht den falschen Weg. Wer Gutes plant, findet Liebe. 23. Harte Arbeit bringt Gewinn. Aber nur Reden führt zu Armut. 24. Reichtum ist für kluge Menschen wie eine Krone. Die Dummheit von Narren bleibt Dummheit. 25. Ein ehrlicher Zeuge rettet Leben. Ein Lügner betrügt die Menschen. 26. Wer Gott vertraut, hat große Sicherheit. Auch seine Kinder finden dort Schutz. 27. Der Respekt vor Gott gibt Leben. So entkommt man der Gefahr des Todes. 28. Ein König ist groß durch viele Untertanen. Ohne Volk verliert ein Herrscher seine Macht. 29. Wer geduldig ist, zeigt viel Verstand. Wer schnell wütend wird, zeigt seine Dummheit. 30. Ein ruhiges Herz ist gut für den Körper. Aber Neid macht den Körper krank. 31. Wer arme Menschen schlecht behandelt, beleidigt Gott. Wer Armen hilft, ehrt Gott. 32. Der böse Mensch fällt durch seine Taten. Der gute Mensch findet Schutz bei Gott. 33. Im Herzen eines klugen Menschen wohnt Weisheit. Dumme Menschen zeigen ihre Unwissenheit sofort. 34. Gutes Handeln macht ein Volk groß. Aber Sünden sind eine Schande für alle. 35. Ein kluger Diener gefällt dem König. Ein schlechter Diener macht den König wütend.